Ja, Dr. Sauer ist Sozialforscher am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München und er beschäftigt sich im Speziellen mit Arbeitssoziologie. Aktuell wäre die organisatorische Revolution. Ich vermute, dass wir das mit unserem gut bestimmten Büchertisch auch haben, da könnt ihr uns noch mehr einbringen. Ja, guten Morgen. Es ist für mich ein bisschen ein ungewohntes Auditorium hier als Arbeitsforscher, das ich ja jahrzehntelang war und teilweise noch bin. Beschäftigen wir uns eigentlich wenig mit kapitalismustheoretischen Fragen und wenn dann nur am Rande. Also das Institut, in dem ich arbeite, lebt von der Arbeitsforschung, also von Forschungsaufträgen, die überwiegend empirischer Art sind und bestimmte Detailthemen der Entwicklung von Arbeit befassen. Es ist allerdings und war immer schon unser Ehrgeiz, die Entwicklung von Arbeit, die wir untersuchen in den Betrieben, in den Interviews mit Beschäftigten, irgendwie zu interpretieren und zeitdiagnostisch einzuordnen. Das ist so ein bisschen der Ehrgeiz und bei diesem Ehrgeiz kommt dann auch Theorie und auch so mehr als persönlicher Hintergrund die Marx'sche Theorie wieder rein. Und ja, inzwischen ist es auch wieder möglich, Kapitalismustheorie in unserer normalen Forschung zu betreiben. Ich weiß noch, als ich anfing, Ende der 60er Jahre, war der Begriff Kapitalismus noch nicht verwendbar in offiziellen Studien. Muss dann immer umformuliert werden. Wir waren damals natürlich, ich bin ja direkt so nach 68 in diese Forschung gegangen, stark marxistisch aufgeladen und politischen Anspruch. Aber der wurde uns dann auch ziemlich schnell abgewöhnt. Man durfte in offiziellen Berichten den Begriff Kapitalismus nicht verwenden, also musste dann umgedeutet werden in Industriegesellschaft oder irgendwas ähnliches. Gut, die Zeiten sind vorbei, dennoch ist die Fassung mit Kapitalismustheorie in der Industrie- und Arbeitssoziologie nicht gerade geläufig. Also was ich mache, ist ein bisschen auch mein Hobby, dass ich dann in diese versuche, in die Arbeiten einzubringen. Gut. Der Titel meines Vortrags, ich mache es jetzt mal ohne Folien, ohne Präsentation, sondern einfach mal als Text, ich vermute, das müsste auch gehen. Der Titel heißt ja Arbeit im Übergang, gesellschaftliche Produktivkraft zwischen Entfaltung und Zerstörung. Und dieser Titel, der verweist erstmal auf einige begriffliche Klärung. Übergang, Produktivkraft, Dialektik von Entfaltung und Zerstörung. Darauf will ich zunächst eingehen und dann mich dabei auch so in der linken Kapitalismuskritik zu verorten versuchen. Und dann werde ich was zur Entwicklung von Arbeit in historischen Umbruchprozessen sagen, also zum Formwandel von Herrschaft, zur neuen Autonomie in der Arbeit und zur neuen Rolle des Individuums. Also insgesamt 5 Punkte in etwa, die ich strukturiert für meinen Vortrag. Ich fange mal an, was heißt hier eigentlich Übergang? Die These von der Arbeit im Übergang verortet den Formwandel von Arbeit in gesellschaftlichen Umbruchprozessen, die als historische Übergänge zwischen gesellschaftlichen Formationen gefasst sind. Also Hintergrund ist hier eher regulationstheoretische Überlegungen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Wirtschaft und Gesellschaft in der Bundesrepublik wie auch in anderen kapitalistischen Metropolen seit Mitte der 70er Jahre in eine neue Entwicklungsphase eingetreten ist. Seitdem ist nicht nur in der Arbeitssoziologie von einer Krise des Fordismus die Rede. Und mit dem Fordismusbegriff wird ja der Begriff der gesellschaftlichen Formation eingeführt, der jetzt bestimmte historische Phasen im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung bezeichnet, in dem jeweils stabile Entsprechungen zwischen ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen zwischen der Makroebene der gesellschaftlichen Regulierung und der Mikroebene der Arbeitsorganisation bestehen. Wir gehen jetzt sehr verkürzt von der These aus, dass es gegenwärtig keine historische Zäsur gibt zwischen fordistischen oder wie immer die Krise des Fordismus überwindenden neuen postfordistischen Entwicklungsmodells gäbe. Es geht aus unserer Sicht immer noch um die Anpassung an die Krise des Fordismus, nicht um deren Überwindung. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir dann von einer Phase des Übergangs. Und dieser Begriff bringt auch zum Ausdruck, dass wir in einem Prozess gesellschaftlicher Entwicklung sind, der durch erhöhte Instabilität und Spannungsverhältnis gekennzeichnet ist und deren Folge ist, das ist das, was wir dann gegenwärtig auch empirisch beobachten, eine reflexive, auf Dauer gestellte Restrukturierung der Ökonomie oder der Arbeitsprozesse. Kapitalismustheoretische Versuch, die Übergangsphase begrifflich zu fassen, könnte an der abstrakten allgemeinen Widersprüchlichkeit kapitalistischen Gesellschaft ansetzen, also am Verhältnis schrankenloser Kapitalverwertung zu ihren produktiven stofflichen Grundlagen, als ihre Grenze, die es beständig zu überwinden gilt. Dahinter steht die marxische Figur der Schrankenlosigkeit in Grenzen. Der Übergang wäre dann als historische Phase zu bestimmen, in der historisch geronnene gesellschaftliche Lösungsform dieses Widerspruchs, wie sie auch der Fordismus darstellt, in Bewegung geraten, die Widersprüche manifest werden und sich entwickeln. Betrachtet man die historischen Veränderungen von Unternehmensorganisation und Arbeit, so geht es offensichtlich um die Überwindung der in der fordistischen Produktionsökonomie gesetzten Grenzen der Verwertung. Also Vermarktlichung ist da so eine Kategorie, die wir verwenden. Vermarktung sprengt verkrustete institutionelle Grenzen, Herrschaftsstrukturen auf in den Unternehmen. Arbeitskraft wird also ihren institutionellen und motivationalen Grenzen gelöst. Die technischen und organisatorischen Grundlagen werden revolutioniert, Stichwort Informatisierung, neue indirekte Steuerungsformen von Arbeit, nutzen die Selbstständigkeit und die subjektiven Potenziale der individuellen Beschäftigten, Stichwort Subjektivierung. Das sind so zwei Stichworte, die natürlich in der Arbeitsforschung eine große Rolle spielen. Triebkraft dieser Freisetzung, Entfaltung von produktiven Potenzialen ist eine radikalisierte Marktökonomie, die im gleichen Prozess diese neu geschaffenen Verwertungsbedingungen immer wieder in Frage stellt. Verschärfte Konkurrenzbedingungen und von der Produktionseffizienz abgelöste Renditeerwartungen der Finanzinvestoren gefährden dann langfristigen innovativen Grundlagen von Unternehmen. Das wird gegenwärtig auch in den Auseinandersetzungen im Management in den Unternehmen und dessen Fraktionierung deutlich. Diese Tendenz der Schrankenlosigkeit gefährdet auch Arbeitskraft und deren Reproduktion. Existenzielle Unsicherheit, Prekarität von Arbeit und zunehmende Überforderung durch maßlose Ausdehnung der Arbeitszeit, zunehmende Intensivierung der Arbeit sind auf der einen Seite die sichtbaren Konsequenzen und auf der anderen Seite sind angesichts flacherer Hierarchien, höherer Eigenverantwortung die Freiheitsgrade in der Arbeit gestiegen. Beschäftigten sind nicht nur aufgefordert, sondern auch eingeladen, unternehmerisch zu handeln und zu denken. Sie sollen sich beruflich weiterentwickeln und entfalten. Die Rede ist von einer gewachsenen Wertschätzung, die der lebendigen Arbeit entgegengebracht wird. Also die Veränderungen haben offensichtlich positive und negative Effekte für die betroffenen Menschen, die sich allerdings nicht so einfach auseinandersortieren lassen. Wir stehen vor einem Problem, das in der Übergangsphase der gegenwärtigen Momente des Progressiven und Destruktiven so zusammenkommen, dass sie sich wechselseitig auszuschließen scheinen. Dialektisch gefasst folgt daraus die Unhaltbarkeit, also die Unmöglichkeit, dass es sich dabei um bleibende, stabile Zustände handeln könnte. Also die Widersprüchlichkeit ist dann nur ein anderer Ausdruck für die in der Situation liegende Dynamik, die über den gegenwärtigen Zustand hinaustreibt. Jetzt mein zweiter Punkt zum Verhältnis von progressiven und destruktiven Tendenzen in der kapitalistischen Entwicklung. Das spielt, dieses Thema spielt in der gegenwärtigen linken Kapitalismuskritik eigentlich keine wesentliche Rolle. Also die widersprüchliche Einheit von Zerstörung und Entfaltung wird wegen thematisiert. Und soweit sich diese Kritik sich auf die marxische Theorie bezieht, greift sie meist nur eine Seite des marxischen Kapitalbegriffs auf, die gegensätzliche Existenzform des Reichtums, die Spaltung in Arm und Reich, erklärt und als solche als Kritik der Verteilungsverhältnisse genutzt wird. Der im Begriff des Kapitals darüber hinaus angelegte Zusammenhang von Ausbeutung und Entfremdung, also die Verkehrung von toter und lebendiger Arbeit, von Subjekt-Objekt, in der die Naturwüchsigkeit des Gesamtprozesses begründet liegt, bleibt meist außen vor. Hinzu kommt dann noch ein verkürzter oder präziser gesagt ein verkehrter Begriff von Produktivkraft. ein Verständnis von Produktivkraftentwicklung als technischer Fortschritt. Und technischer Fortschritt ist ja zunächst die Weiterentwicklung von Produktionsmitteln zum Zweck der Steigerung der Produktivkräfte menschlicher Arbeit. Sobald aber der Arbeitsprozess als Verwertungsprozess betrachtet wird, wird dieses Verhältnis von Mitteln und Kräften auf den Kopf gestellt. Die dinglichen Produktionsmittel stellen sich in dieser Perspektive mithin als Kräfte und die produktiven Kräfte in den Videos als Mittel oder Sachen dar. Also diese Verkehrungsstruktur verstellt ein angemessenes Verständnis der Produktivkraftproblematik. Und wenn Marx von Kräften spricht, meint er tatsächlich Kräfte und nicht Dinge. Und mit den Kräften der Individuen meint er die Bestimmungen ihrer Individualität. Arbeit, auch ganz verkürzt, geht bei Marx zunächst allgemein als bewusste Auseinandersetzung mit der Natur, und zwar der äußeren wie der inneren Natur des Menschen. Und die Bestimmung des Menschen ist nicht die, sich schicksalhaft in naturhafte gegebene Bedingungen einzufügen, sondern diese zu überwinden und sich selbst zu verwirklichen, seinen Sinn aus sich selbst herauszufinden. Also das daran knüpfe ich ein bisschen an, wenn ich mit dem Begriff von Eigensinn oder eigensinniger Arbeitspolitik ab und zu hantiere. Wenn Marx die Arbeit im Kapitalismus charakterisiert, dann hat er dabei vor allem ihre Entfremdungsform vor Augen, das Außer-sich-Sein in der Arbeit, also die Fremdheit des Arbeitenden gegenüber seinen eigenen Lebensäußerungen. Aber Dialektiker, der er war, hat Marx allerdings auch die Widersprüchlichkeit der Entwicklung festgehalten. So hat er die Einsicht formuliert, dass es der Entwicklungsgang der großen Industrie zu einer Frage von Leben und Tod macht. Ihr kennt das Zitat wahrscheinlich, ich zitiere ihn hier, das Teilindividuum, dem bloßen Träger einer gesellschaftlichen Detailfunktion, durch das total entwickelte Individuum zu ersetzen, für welches verschiedene gesellschaftlichen Funktionen aneinander ablösende Betätigungsweisen sind. Also hier hat Marx eigentlich jenseits der konkreten Anschauung in der Industrie des 19. Jahrhunderts die gegenwärtigen Flexibilisierungs- und Subjektivierungstendenzen visionär vorweggenommen. Aber er hat immer auch darauf verwiesen, dass, und das ist wieder Zitat, die Entwicklung aller menschlichen Kräfte, die Entfaltung des totalen, beziehungsreichen gesellschaftlichen Individuums, die völlige Herausarbeitung des menschlichen Innern, im Kapitalismus nur als völlige Entleerung, als diese universelle Vergegenständigung, als totale Entfremdung erscheinen kann. Folgt man diesen Grundgedanken von Marx in den Grundrissen, dann ist es nicht erstaunlich, dass sich die gegenwärtige tendenzielle Aufhebung bestimmter Seiten oder Erscheinungen der Entfremdung in Form einer Subjektivierung von Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen wiederum in verkehrter oder entfremdeter Form vollzieht. So verkehrt sich zum Beispiel die tendenzielle Aufhebung von Trennung von Arbeit und Nichtarbeit, eigentlich eine positive Tendenz, und den Bedingungen der neuen Unternehmenssteuerung in den Zugriff des Kapitals auf die gesamte Lebenszeit des Individuums. Die Identifikation mit der Arbeit, die durch die neue Unternehmensorganisation möglich wird, kehrt sich gegen die Individuen, die aus Hochgefühlen in ihrer Arbeit in tiefe und dauerhafte Erschöpfungszustände stürzen. Stellt sich also die Frage, ob die entwickelten Potenzen der Individuen dauerhaft dem Verwertungszweck unterworfen bleiben und sich damit in Kräfte verwandeln, die sich auf zerstörerische Weise gegen die Individuen selbst wenden, oder ob sie im Gegenteil als Befähigung zum Tragen kommen, sich von der Mittlerrolle zum Verwertungszweck überhaupt zu emanzipieren. Mit Marx gesprochen, es geht darum, ob und wie die Entwicklung der Produktivkräfte als die individuellen Kräfte der Individuen zum Sprengsatz für ihre bornierte Grundlage im Kapitalismus werden können. Das ist so eine Formulierung, die uns in unseren Überlegungen antreibt. Aber um diese Frage überhaupt diskutieren zu können, damit komme ich zum nächsten Punkt, müssen wir uns diesen gesellschaftlichen Umbruchprozess, die Veränderung in der Unternehmensorganisation und in der Entwicklung von Arbeit etwas genauer ansehen. Und das will ich jetzt unter dem Begriff des Formwandels von Herrschaft tun, die mich auf den aus meiner Sicht zentralen Punkt konzentrieren, auf den tiefgehenden Umbruch der Organisation von Unternehmen, mit dem sich nicht nur die Form der Organisation ändert, sondern das Prinzip von Unternehmensorganisation selbst. Das hierarchisch-bürokratische System der Steuerung von Unternehmen hat sich als Schranke für die Produktivitätsentwicklung erwiesen. Der Kapitalismus fand sich vor die Wahl gestellt, entweder an den Schranken des hierarchisch-bürokratischen Systems, das Individuum auf die Teilfunktion reduziert, zu ersticken oder es zu überwinden und die Produktivität des Unternehmens auf ein neues Organisationsprinzip zu gründen, in dem das totale Individuum produktiv werden soll. Die Frage ist jetzt, wie geht das, ohne den Kapitalismus aufzuheben? Die Veränderungen finden also gerade dort statt, wo sie der traditionelle wissenschaftliche Blick, also auch der Arbeits- und Industriesoziologie, nicht vermutet. Und zwar in der als unhinterfragbar geltenden betrieblichen Herrschaftsform und in der individuellen Produktivkraft lebendiger Arbeit, die bis dahin wissenschaftlich und wie politisch wenig Beachtung fand. Und vor diesem Hintergrund erhalten die Veränderungen im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts bis heute tatsächlich den Charakter einer revolutionären Veränderung. Wir sprechen deswegen auch von einer organisatorischen Revolution, und zwar nicht in einem emphatischen, sondern in einem theoretischen Sinn. Wenn Marx im Kommunistischen Manifest und danach immer wieder den revolutionären Charakter des Kapitals hervorgehoben hat, begrifflich bestimmt und im gewissen Sinn sogar zum Ausgangspunkt seiner Theorie gemacht hat, ist dieser Aspekt in der linken Kritik inzwischen eigentümlich unterbelichtet. Die herkömmlichen Versuche, den Kapitalismus und seine Entwicklung zu beschreiben, zu kategorisieren oder auch zu periodisieren, haben zwar Brüche in dessen Entwicklung im Auge, fragen aber nicht nach deren revolutionärer Qualität. Es geht also um die neuen Steuerungsformen in den Unternehmen, in denen eine neue Qualität kapitalistischer Herrschaft zwischen Markt und Hierarchie sichtbar wird. Und im Gegensatz zum hierarchisch-bürokratischen Prinzip der Steuerung von Unternehmen erreicht dieses neue Prinzip organisiertes Handeln nicht mehr durch die Unterordnung des eigenen Willens, sondern durch dessen Funktionalisierung für den Organisationszweck. Dieser Formwandel von Herrschaft bleibt zwar eine Form der Fremdbestimmung von Handeln, deswegen diese Herrschaft, die sich jetzt jedoch vermittelt über ihr eigenes Gegenteil, nämlich die Selbstbestimmung oder Autonomie der Individuen umsetzt. Und zwar so, dass sie dabei nicht nur auf explizite, sondern auch implizite Anweisungen oder die Androhung von Sanktionen verzichten kann. Das Neue an diesen Steuerungsformen besteht darin, dass sich das Management darauf beschränkt, den weiteren Rahmen, also die technische Ausstattung, strategische Prioritäten festzulegen und spezifische Ziele vorzugeben, Umsatzziele, Erträge, Kosten, Termine und Ähnliches. Die konkrete Bearbeitung wird weitgehend den dezentralen Einheiten und in letzter Konsequenz den Beschäftigten selbst überlassen. Macht, was ihr wollt, aber seid profitabel, so lautet die zugespitzte Parole. Diese Form indirekter Steuerung kann als dialektischer Grenzfall von Herrschaft gefasst werden. Der Grundgedanke liegt darin, die Form der Abhängigkeit, in der sich der freie Unternehmer gegenüber seinen Rahmenbedingungen befindet, zur Steuerung unselbstständig Beschäftigter zu verwenden. Der springende Punkt liegt darin, dass zusammen mit der unternehmerischen Autonomie auch die Form der unternehmerischen Heteronomie, auch die Form der unternehmerischen Unfreiheit, das Beherrschtwerden durch verselbstständigte Prozesse in abhängige Beschäftigungsverhältnisse übertragen wird. Und genau diese Form von Heteronomie wird nun für die Funktionalisierung des eigenen Willens der Beschäftigten genutzt. Die sachliche Abhängigkeit, der sie als Verkäufer ihrer Arbeitskraft unterworfen sind, charakterisiert nun auch ihre Situation im unmittelbaren Produktionsprozess. Vereinfacht gesagt, die Individuen sollen nicht mehr tun, was ihnen gesagt wird, sie sollen selbstständig auf Rahmenbedingungen reagieren, die sich einerseits aus den unkontrollierten, weil ständig wechselnden Überlebensbedingungen des Unternehmens am Markt und in der unternehmerischen Definition von Erfolgsmaßstäben und Strukturen, also wie Benchmarks, Kennziffern und so weiter, durch das Management ergeben. Durch diese Konfrontation mit unternehmerischen Problemstellungen befinden sich die Individuen in einer Lage, in der sie von selbst spontan unternehmerische Handlungsmotive herausbilden. Die neuen Formen indirekter Steuerung nutzen dabei die Eigendynamik unwillkürlich bzw. von selbst ablaufender sozialer Prozesse, zum Beispiel den externen Markt oder auch marktförmige Beziehungen im Innern des Unternehmens für die Steuerung von Prozessen. Und während es in der Perspektive der alten fordistischen Unternehmen darum ging, die konkreten Produktionsabläufe gegenüber den Unwägbarkeiten des Marktes eher abzuschotten, setzen die neuen Konzepte darauf, die neuen Managementkonzepte darauf, den Markt zum Motor einer permanenten Reorganisation der Binnenstrukturen zu machen. Und mit seiner Internalisierung wird der Markt in seiner Kontingenz und seiner Dynamik zum Strukturierungsmoment der betrieblichen Organisation. Die individuelle Arbeitskraft wird jetzt unmittelbar mit der wachsenden Dynamik von externen und internen Anforderungen konfrontiert. Selbstorganisation, Ergebnisorientierung, flexible Arbeitszeiten und Ähnliches bauen die bisherigen institutionellen Puffer zwischen Individuum und Markt ab. Jetzt zur neuen Autonomie in der Arbeit. Denn die Rolle von Arbeitskraft im Unternehmen verändert sich radikal. Vermittelt über eine Arbeitsorganisation, die zunehmend auf Selbstorganisation der Beschäftigten setzt, werden die Beschäftigten ganz andererweise als früher mit der Unbestimmtheit von Marktanforderungen konfrontiert. Arbeitskraft war zwar schon immer mit der Bewältigung von Unbestimmtheiten im Arbeitsprozess befasst, aber diese Funktion war zu Zeiten des Fordismus, zu Zeiten der wissenschaftlichen Betriebsführung, bestenfalls eine inoffizielle, oft sogar illegale Lückenbüßerfunktion. Neu ist, dass jetzt über das qualifikatorische und physische Arbeitsvermögen hinaus jetzt das Subjekt oder präziser die Person als Träger der wahren Arbeitskraft in Betrieb genommen wird und das in doppelter Weise. Einmal enthält das organisatorische Konzept der Selbstorganisation die Aufforderung zu unternehmerischem Handeln. Das heißt, die Beschäftigten sollen ihren zeitlichen Einsatz, ihre Leistungsverausgabung und auch die Rationalisierung des Arbeitsprozesses selbst steuern. Sie sind nicht mehr nur Objekte, sondern auch Subjekte der Steuerung. Und die Lösung des sogenannten Transformationsproblems, ein altes Theorem in der Arbeits- und Industriesoziologie, das heißt die Verwandlung des lebendigen Arbeitsvermögens in Leistung, früher zentrale Aufgabe des Unternehmers, muss jetzt von den Arbeiten selbst geleistet werden. Zum Zweiten erhalten die subjektiven Potenziale und Ressourcen der Beschäftigten, das heißt ihre kreativen, problemlösenden, kommunikativen Fähigkeiten, ihre Motivation, Engagement, Gefühl und so weiter, eine höhere Bedeutung. Bei der Bewältigung von unbestimmten Anforderungen erweisen sich diese Fähigkeiten und Eigenschaften gegenüber den rein formalen beruflichen Kompetenzen als besonders wichtig. Und damit werden Potenziale und auch Ressourcen ins Visier genommen, die traditionellerweise außerhalb des betrieblichen Gestaltungsbereichs liegen und die jetzt einer intensiveren und expliziten ökonomischen Nutzung unterworfen werden. Es kommt mit der Person als Ganzer das eigene Leben ins betriebliche Spiel. Und die angestrebten Produktionsfortschritte, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, und Profitsteigerungen können nur dadurch erreicht werden, dass die Unternehmen klassische Forderungen nach mehr Autonomie und Selbstständigkeit tatsächlich erfüllen. Das Unternehmen ist real auf die subjektiven Fähigkeiten, auf die intrinsische Motivation der Arbeitenden angewiesen. Und an diese motivationalen Potenziale kommt das Unternehmen nur heran, indem es auch reale Selbstständigkeit ermöglicht. Durch bloße Scheinselbstständigkeit und durch die Implantation von neoliberalen Gedankengut in Arbeitnehmerhirne sind diese Effekte nicht zu erzielen. Also bürokratische Anweisungsstrukturen müssen realiter demontiert werden. Und dabei ist es wichtig, diese neue Autonomie in der Arbeit zu unterscheiden von alten Formen der Autonomie in der Arbeit. Früher ging es auch schon um Gewährung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen. Heute geht es um die unmittelbare Konfrontation mit den Rahmenbedingungen des eigenen Handelns. Kurz, Ziel der neuen Unternehmenssteuerung ist es, die Individuen dazu zu bringen, dass sie ihre entfaltete Individualität für den Verwertungszweck mobilisieren. Und dabei geht es um alle potenziellen verwertbaren subjektiven Potenziale und Eigenschaften, die das Vermögen lebendiger Arbeit kennzeichnen und vor allem um das Potenzial, eben dieses Arbeitsvermögen selbst zu entwickeln und zu entfalten und in Leistung zu transformieren. Daraus ergibt sich eine neue Stellung des Individuums im ökonomischen Prozess. Aus den bürokratischen Anweisungsstrukturen kommen, tritt dem Individuum die unternehmerische Selbstständigkeit zunächst als die angemessene Form für die Realisierung jener Ansprüche auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung entgegen, die zusammen mit der Entwicklung seiner produktiven Kräfte sich entfalten. Mit der Aufhebung der alten betrieblichen Arbeitsteilung und der entsprechenden individuellen Ausbildung eines vielseitigen Arbeitsvermögens verändert sich zugleich das Verhältnis der Beschäftigten zu ihrer Arbeit. Es zeichnet sich für sie die Möglichkeit ab, in der Arbeit selbst bei sich zu sein, während sie früher in ihr nur außer sich sein konnten. Dem Individuum bietet sich die Chance, sein Tun als Spiegel seiner eigenen körperlichen, geistigen Kräfte, das ihn mit sich reißt, um hier so marxische Formulierungen zu übernehmen, genussvoll zu erleben. Und andererseits verkehrt sich unter den Bedingungen der Unbeherrschtheit der eigenen Kraftentfaltung letztere unversehens in die Form der Selbstverausgabung, das begeisternde Mitgerissensein, in die Besinnungslosigkeit des Getriebenen, also eine im Prinzip fortschrittliche Tendenz, verkehrt sich in zerstörerischer Weise wiederum in ihr Gegenteil. Also die nun mögliche Identifikation mit der eigenen Tätigkeit, zweifellos eine positive Tendenz der gegenwärtigen Entwicklung, bildet jedoch zugleich die Voraussetzung für das Funktionieren der indirekten Steuerung, die nun auch das Gegenteil von Herrschaft für ihre Aufrechterhaltung funktionalisieren will. Die indirekte Steuerung bringt die Individuen in eine Lage, in der sie selbst die Perspektive des Kapitals auf sich einnehmen und sich ihre eigenen Kräfte und sozialen Beziehungen in Ressourcen des unternehmerischen Erfolgs verwandeln. In der Unternehmerperspektive, die es nun selber einnimmt, ist es für sich selbst das, was es für das Kapital ist. Das Individuum verhält sich dabei zur Entfaltung seiner eigenen Individualität nicht wie zu einem Selbstzweck, sondern wie zu einem Mittel des im äußeren Verwertungszweck. Im unternehmerischen Zugriff auf das Leben der Individuen liegt jedoch auch die schwache Stelle und die Achillesferse der neuen Herrschaftsform. Subjektivität in direkter Konfrontation mit dem Markt als neue Naturgewalt wird zur umkämpften Produktivkraftressource. Und bei diesem Kampf wird entschieden, wie viel Subjektivität zu Verwertungszwecken, in welchen sachlich-zeitlichen Formen genutzt wird und wie sich die Besonderheit des Individuums unter diesen Bedingungen behaupten kann. In seiner Rolle als Entrepreneur im ökonomischen Überlebenskampf hat der Beschäftigte den Gegensatz von Kapital und Arbeit in seinem eigenen Kopf auszutragen. Das Kapitalverhältnis verwandelt sich in ein unmittelbares, persönliches, alltäglich erfahrenes Problem. Sein Interesse an der Entfaltung seiner eigenen Individualität gerät in Konflikt mit seinem unternehmerischen Interesse am betriebswirtschaftlich definierten Erfolg. Und in der Verfolgung dessen, was es in der Unternehmerfunktion selber will, tritt es im Gegensatz zu sich selbst, zu seinem Interesse als Individuum, beziehungsweise zu dem, was es selber wirklich will. Die freie Entfaltung der eigenen Individualität als Selbstzweck, so wie das Marx vorne, wie ich es Marx vorne zitiert habe. Es erlebt die kapitalistische Unternehmensfunktion als eine Fessel für die Entfaltung seiner eigenen Individualität. Und dieses Gegensatzverhältnis kann es nicht nur alltäglich erfahren, es kann vom Individuum auch zum Gegenstand einer begreifenden Aneignung gemacht werden. Gegen die Subjektivierung kann es das aufbieten, was für menschliche Subjektivität wesensbestimmend ist, die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Hier zu verstehen, dass die Fähigkeit, die Verkehrung von Zweck und Mittel von toter und lebendiger Arbeit, die das praktische Selbstverhältnis des Individuums im Kapitalismus charakterisiert, selbst nochmal zum Gegenstand des Denkens machen. Bin soweit am Ende, habe ich noch ein bisschen Zeit? Ich habe noch zwei Nachbemerkungen, die würde ich noch gerne bringen, aber dann bin ich gleich zu Ende. Gut, jetzt, was hat diese Argumentation mit der Aufhebung des Kapitalismus zu tun? Geht man von der marxischen Charakterisierung der höheren Phase des Kommunismus, der kommunistischen Gesellschaft in der Kritik des Godaer Programms aus, dann darf man vermuten, dass er, Marx, angesichts der gegenwärtigen Entwicklung der kapitalistischen Produktion doch einigermaßen erstaunt wäre. Die Aufhebung der knechtenden Unterordnung der Individuum unter die Teilung der Arbeit und des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit ist jedenfalls innerhalb des Kapitalismus weiter fortgeschritten, als er sich das wohl hätte träumen lassen. Es betrifft auch die Aufhebung des Gegensatzes von Arbeit und Nichtarbeit, den Marx in den Grundrissen ebenfalls als eine Seite der Entfremdung bestimmt. Erstaunlich wäre für ihn wohl, dass die Arbeit bereits in einer kapitalistischen Produktionsweise für viele tendenziell nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis wird und dass Unternehmensleitungen ihre Mitarbeiter seit einiger Zeit auffordern, ihre produktiven Prozesse doch gefälligst selbst zu organisieren, natürlich unter Maßgabe der Profitabilität. Aber Marx wäre wohl kaum erstaunt darüber, dass sich die gegenwärtige tendenzielle Aufhebung bestimmter Seiten oder Erscheinungen der Entfremdung unter kapitalistischen Bedingungen wiederum in verkehrter oder entfremdeter Form vollzieht. Während die Entwicklung der Produktivkräfte auf der einen Seite die Aufhebung des betrieblichen Kommandosystems ermöglicht und erfordert, wird auf der anderen Seite die Unbeherrschtheit sozialer Prozesse und die darin liegende Unfreiheit der Individuen durch die neue Unternehmenssteuerung nunmehr gezielt zur Steigerung der Ausbeutung genutzt. Während die Entwicklung der Produktivkräfte auf ihrem gegenwärtigen Niveau diesen äußeren Sporn eigentlich nicht mehr bedarf, steigert sich jedoch permanent auf der einen Seite der Druck, der auf die lebendige Arbeit ausgeübt wird. Die Entwicklung der produktiven Kräfte der Individuen, also nicht der Produktionsmittel oder der Technologie, wird gegenwärtig durch Merkmale bestimmt, folgt man Marx, eigentlich erst in der nachkapitalistischen Phase der Geschichte zur Entfaltung kommen können. Dazu gehören auch tendenzielle Veränderungen des Charakters der Arbeit und ihre Bedeutung für die Individuen. Marx hat in seiner Auseinandersetzung mit Adam Smith zu Recht gegen die Identifizierung der Arbeit mit jener historischen Erscheinungsform polemisiert, die sie als Zwangsarbeit unter den Bedingungen von Herrschaftsverhältnissen annimmt. In letzterem erscheint die Arbeit tatsächlich als Fluch oder Qual und dementsprechend die Ruhe als Zustand der Freiheit oder des Glücks. Smith verkenne jedoch, so Marx, dass die Arbeit als Bewältigung von Hindernissen bei der Verwirklichung selbstgesetzter Zwecke an sich der Möglichkeit nach eine Betätigung der Freiheit ist. Nach Aufhebung ihres historischen Zwangscharakters könne auch die Arbeit in der materiellen Produktion zu einer Travail attraktiv, so heißt es, Travail attraktiv, zur Selbstverwirklichung des Individuums werden. Eine zweite Nachbemerkung: Es gibt eine Verbindung zwischen den Reorganisationsprozessen in den kapitalistischen Unternehmen und dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten. Und die Verbindung liegt aus unserer Sicht in dem Punkt der Beherrschbarkeit gesellschaftlicher Prozesse. Sie besteht darin, dass sozialistische Staaten erklärtermaßen den Versuch gemacht haben, bis dahin unbeherrschte gesellschaftliche Prozesse zu beherrschen, nach einem Modell, das ein traditionell kapitalistisches Unternehmen für die Beherrschung von Prozessen geliefert hat. Und gegenwärtig werden wir mit der erstaunlichen Tatsache konfrontiert, dass das Kapital in seiner geschichtlich bewährten revolutionären Rolle dabei ist, an der Lösung des an dieser Stelle aufgeworfenen Problems zu arbeiten, nämlich eine Alternative zu finden, von der Form her natürlich nur zur kommandoförmigen Beherrschung von gesellschaftlichen Prozessen. Wenigstens wird hier Material beigesteuert für eine neue Antwort auf die alte Frage, wie in einer zunehmenden Selbstständigkeit und Freiheit der Individuen zugleich die Lösung für das Problem der Beherrschung gesellschaftlicher Entwicklung liegen könnte. Was das Kapital jetzt ansteuert, ist natürlich nicht die Antwort auf die Frage nach seiner Überwindung, sondern im Gegenteil der Versuch, die Alternative zu sich selbst, selbst unter seine eigene Form zu bringen. Es ist der Versuch, die Aufhebung von der Entfremdung selbst noch einmal kapitalförmig zu machen. Stellt sich doch die Frage, ich habe die Widersprüchlichkeit skizziert, ob dieser Versuch für das Kapital gut gehen kann. Und dann die weitergehende Frage, ob damit nicht zentrale Bedingungen für seine Aufhebung geschaffen werden. Und diese Frage dann zum Ausgangspunkt zu nehmen für die Gewinnung politischer Orientierung in der Gegenwart. Vielen Dank. Thank you.